Kriminalgeschichten, vierter Teil. Der Mann um Mitternacht auf der Kanzel. In einem kleinen niederlausitzischen Städtchen ward vor ungefähr 30 Jahren ein Räuber eingezogen, dessen Verbrechen vorzüglich in Kirchendiebstählen bestanden. Auf gerichtliches Befragen, warum er eben diese Art von Raube, auf der doch ein doppelter Fluch stände, sich erwählt habe, antwortete er, weil er keine leichtere Beschäftigung kenne. Der Aberglaube, fuhr er lächelnd fort, sorgt schon dafür, dass man sicher genug dabei hantieren kann. Wer naht sich gern des Nachts einem Kirchhofe? Und wann's zumal regnet, wann die Winde mit den Türen knistern oder durch Zuglöcher in den oft zerbrochenen Fenstern heulen, wenn die Nachtvögel rundherum schwirren und die Glocken vom Sturme klingen, wer läuft dann nicht, so weit er nur kann, vom Kirchhof hinweg, und wer glaubt nicht, wenn er ja nahe vorbeigehen muß, seinen Großvater und seine Großmutter leibhaftig dort herumwandeln zu sehen? Nirgends ist man also gewisser, ungestört zu bleiben. Und nur ein einziges Mal in meinem ganzen Leben begegnete mir ein seltsamer, halb drolligter, halb fürchterlicher Streich. Man fragte ihn, was für einer, und er berichtete freimütig folgendermaßen. Es war das erste Mal, dass ich mit dabei war, und es gab eine fürchterliche, regenvolle, pechfinstere Nacht. Wir erbrachen glücklich die Kirchentüre. Ich war der Letzte ohne einem, und sieh da, als ich aus der Halle in die Kirche selbst trat, wie erschrak ich, als ich beim ersten Blick und ersten Schimmer meines Laternchens auf der Kanzel groß und lang einen Mann im Priesterrocke stehen sah, der so entsetzlich stark schrie, dass es aus allen Winkeln der Kirche zurückschallte, ob ich gleich keine Silbe davon verstehen konnte. Man kann sich mein Zurückprallen leicht denken. Meine Kameraden ohnedem aufmerksam auf mich sahen es. »Was ist dir?« fragten sie. »Je seht ihr denn den Mann nicht auf der Kanzel dort, der so da steht und predigt? Wer ist er? Was will er?« »Siehst du den auch?« gab mir einer lächelnd zur Antwort. »Lass du den immer in Teufels Namen hier stehen, er tut dir doch nichts.« Man riss mich fort, die Sakristei ward erbrochen und beraubt, wir arbeiteten mit der größten Muße und waren schon wieder glücklich heraus und auf dem Kirchhofe, als unser Anführer fragte, »Es hat doch keiner von euch was drinnen vergessen?« Wir sahen nach, keinem fehlte das Geringste, außer mir, meine Mütze. Ich hätte sie gern im Stiche gelassen, aber es war die einmütige Stimme meiner Kameraden, dass durch solche alles verraten werden würde und dass ich sie schnurstracks wiederholen müsse. Wenn nur wenigstens, wandte ich ein, jemand mitginge, der Mann drinnen, zum Henker, so lass doch den Mann drinnen Mann sein, der krümmt dir kein Härchen, wenn du dir's, furchtsamer Hase, nicht selbst krümmst. So rief man von allen Seiten mir zu. Scham und Not drängten mich, es half nichts, ich mußte allein hinein. Der verzweifelte Mann stand wirklich noch da, und hat er vorher stark geschrien, so schrie er jetzt noch 10-mal stärker. Ich sah mir ihn ein paar Augenblicke recht starr an. »Weh«, sagte ich endlich zu mir selbst, indem ich mir ein Herz so groß wie 2 Herzen faßte, »wenn du nichts als schreien kannst, so schrei dich meinetwegen heiser.« Hierauf ging ich in die Sakristei, fand meine Mütze und, wie ich wieder herauskam, war nicht nur der Kerl weg, sondern ich habe auch seitdem nie wieder etwas Unheimliches gesehen. Soweit, und zwar ganz genau, die Aussage dieses Räubers. Es ist wohl kaum nötig, meine Leser auf einige Besonderheiten seines Geständnisses aufmerksam zu machen. Die Frage des einen Miträubers, »Siehst du den Kerl auch?« ist mir immer am merkwürdigsten vorgekommen. Sie zeigt, dünkt mich, deutlich genug, dass diese oder eine ähnliche Erscheinung der löblichen Gesellschaft wenigstens einigen von ihr bei den ersten Probestücken ihres Gewerbes sich auch dargestellt haben möge. Das Verschwinden dieses Mannes, der die erhitzte Einbildungskraft eines Neulings im Laster sich schuf, war eine notwendige Folge seines übertäubten Gewissens, dessen letzte sterbende Empfindung sich in einen nicht ganz willkürlichen Spott verwandelte. Verwunderlich scheint es mir, dass die Furcht des Räubers dem anscheinenden Gespenst nicht auf wirkliche Worte lieh. Und noch wunderbarer müsste es zugehen, wenn sich Geschichten ähnlicher Art nicht noch in manchen Inquisitionsakten vorfinden sollten. Sie könnten vielleicht manchen trefflichen Aufschluss mehr von der Stärke einer erhitzten Einbildung uns geben. Und ich will eben daher gleich noch eine Geschichte von ähnlicher Art darauf folgen lassen, die ich zwar nicht aus den Akten selbst, doch aus dem Munde so glaubwürdiger, vom ganzen Vorfall so genau unterrichteter Personen habe, dass ich mich ohne Bedenken für die Wahrheit desselben verbürgen kann. Auch einer verstorbenen Frauenwinke soll man nicht verachten. Die Kernische Handlung, einer der vorzüglichsten in Prag und in ganz Böhmen, hatte unter ihrem vorigen Besitzer schon seit mehr als 20 Jahren einen sogenannten Hausmeister in ihrem Dienste, der das Zutrauen seiner Herrschaft vollkommen besaß und desselben doch äußerst unwert war. Denn schon seit geraumer Frist hatte dieser Nichtswürdige sich Nachschlüssel zu verschaffen gewußt, öffnete damit des Nachts leise die Gewölber, versorgte sich nicht nur reichlich mit Zucker, Kaffee und anderen ähnlichen Waren, sondern tat auch in die Kasse selbst manchen dreisten und derben Griff. Da er immer ziemlich genau wissen konnte, wann diese am besten besetzt und ein Abgang am wenigsten zu spüren sei, da er überdies seine Maßregeln so vorsichtig als möglich nahm, so blieb er immer unentdeckt, ward dadurch nach und nach ein wohlhabender Mann und kaufte sich endlich selbst einen beträchtlichen Weingarten an, wobei er aber immer noch seinen vorigen Dienst behielt. Auch bei diesem Kaufe argwohnten seine Prinzipalen nichts und wiesen selbst einige freundschaftliche Warnungen lachend von der Hand. Er konnte ihnen verschiedene ehrliche Wege, worauf er sich etwas erworben, angeben, und es war ihnen sogar lieb, einen bemittelten Mann in diesem Posten zu haben, weil sie glaubten, einem solchen mehr als einem ganz dürftigen trauen zu können. Doch endlich kam seine Frau, die um alles wußte, aufs Sterbebett, und ihr Gewissen erwachte. Zwar wollte sie auch jetzt noch ihren Mann keineswegs angeben oder verraten, aber unter vier Augen tat sie ihm die ernstlichste Vorstellung, es sei endlich Zeit, sagte sie, in sich zu gehen und vom bisherigen Lasterwege abzuweichen. Er sei nun vor allem Mangel auf seine Elterntage gedeckt, besitze eine eigene Wohnung und bares Geld genug. Eigentlich sollte er beides als ein geraubtes Gut wieder erstatten. Doch wenn er auch dazu sich nicht entschlösse, so beschwöre sie ihn wenigstens mit Tränen, sich mit dem zu begnügen, was er schon habe. Und sie könne nicht ruhig sterben, bevor er ihr dies nicht zugesichert hätte. Diese Rede wirkte, denn er hatte seine Frau lieb gehabt, und durch ihre jetzige Lage wurden ihre Worte ihm noch wichtiger. Er versprach ihr daher, mit Tränen nie wieder zu stehlen. Sie ließ sich die Hand drauf geben, wiederholte einige Mal, dass wenn er dieses Versprechen bräche, Gottes Langmut müde sein und ihn zu Schanden lassen werde, und verschied wenige Stunden nachher. Einige Monate durch hielt unser Witwer sein Wort aufs Pünktlichste. Doch nunmehr war sein Vorrat von Zucker und Kaffee aufgezehrt, und er sollte sein eigenes Geld für Waren ausgeben, die er bisher überflüssig gehabt, oft selbst verschachert habe. Dies ging ihm schwer im Kopf. Er war es zufrieden, ehrlich zu sein, selbst wenn er einigen Gewinst verlöre. Doch dabei sogar, wie er es nannte, zuzubüßen, dies, glaubte er, sei allzu viel gefordert. Zudem tröstete er sich mit einem Grunde, der nur allzu oft dem gemeinen Mann den Schritt über sein Gewissen hinweg erleichtert. »Gott sei Dank«, dachte er, »deine Prinzipalen haben es ja. Es ist ja nicht einmal ihr bares Geld, es sind ihre Waren, die ihnen nicht so hoch als anderen Menschen zu stehen kommen.« Kurz, nach einem langen Kampfe mit sich selbst entschloss er sich, seinen alten Gang abermals zu tun und sich nun Vorrat, doch nur Vorrat von Zucker und Kaffee zu holen. Die Gewölbtüre ging in einem geräumigen Hof. Das Zimmer, wo er wohnte, lag im anderen Teil des Hauses. In einer stillen Mitternachtsstunde machte er sich auf den Weg. Aber so wie er im Hof eintrat, so wie er jene Türe ins Gesicht bekam, sah er vor ihr seine verstorbene Frau in Lebensgröße stehen. Sie war in einem weißen Gewande. Ihre ausgebreiteten Arme schienen die Türe gleichsam noch fester zuzuklemmen. Dass der Räuber bei diesem unerwarteten Anblick erschrak, lässt sich leicht denken. Er floh hastig in sein Zimmer zurück und zu Bette. Die ganze Nacht kam ihm kein Schlaf in sein Auge, und wohl 20-mal erneuerte er dem Schatten seiner Frau in Gedanken eben den Schwur, den er ihr selbst am Todbette getan hatte. Doch so, wie wieder einige Tage verflossen waren, stiegen auch andere Gedanken und mancherlei Zweifel in ihm auf. Wie dann, wenn es nur ein Mondschein, ein Licht im ersten Stocke oder wohl gar eine Einbildung gewesen wäre? Bist so ein alter Kerl, so lange in diesem Hause, so oft auf dem nämlichen Wege und spürst nie etwas Unheimliches. Nur jetzt, Possen, ich versuche es noch einmal, muss entweder hinein oder mir wenigstens das Ding, das mich scheucht, genauer besehen. Er ging nach Mitternacht. Kein Mondschein war am Himmel, im ganzen Hause kein wachender Mensch und kein Licht zu spüren. Er sammelte seine ganze Herzhaftigkeit. Er hielt aus, bis er im Hof eintrat. Aber siehe da, der Geist seiner Frau stand wieder am vorigen Posten. Es war ihre Gestalt, ihr Gesicht, ihre Größe, alles vom Größten bis zum Kleinsten. Er betrachtete sie einige Augenblicke unverwandt. Sie blieb stehen. Ihre Arme waren wieder ausgebreitet. Mit einem Finger schien sie ihm zu drohen. Es überlief ihn ein eiskalter Schauer. Er eilte wieder zurück und brachte auch diese Nacht, wie jene erste, mit Furcht, Gebet und guten Vorsätzen von Lebensbesserung zu. Aber Geiz und Habsucht, wo sie einmal recht Raum gewonnen haben, überwältigen auch den besten Vorsatz und selbst das erwachte Gewissen. Bei jedem Pfennig, den unser Hausmeister wieder für jene schon erwähnte Bedürfnisse ausgab, dachte er allemal, hast es so nahe, könntest das so umsonst haben. Immer überzeugte er sich stärker, dass jener Geist, trotz seines zweimaligen Schildwachtstehens, nur ein Spiel der Einbildungskraft, ein selbstgeschaffenes Schreckbild sei. Wenn deine Frau dir erscheinen wollte und könnte, warum nur immer im Hofe und vor jener Türe? Warum nicht auch hier auf deinem Zimmer? Warum nicht da, wo sie sonst lebend zu sitzen pflegte? Oder vollends da, wo sie starb? Er sah sich anfangs immer furchtsam um, so oft er diesen Gedanken hegte. Aber er gewöhnte sich bald dran und nahm sich nun mit Gründen, wie er glaubte, gewaffnet, fest vor, noch einmal nicht nur hinzugehen, sondern auch seinen Vorsatz durchzusetzen, und wenn seine Frau doppelt dastünde. Er ging. Jener zweimalige Anblick erneuerte sich richtig wieder. Aber der Verstockte blieb auf seinem Entschluss. Mit halb abgewandtem Gesicht kam er bis dicht an die Türe, schob jenen Licht und Schein, so deucht es ihm gleichsam, davon hinweg, und schloss dann ungehindert auf. Alles dies, so schauderhaft es vielleicht für manche, unter dem furchtsame Leser klingen mag, lässt sich doch durch ein klein wenig Seelenkunde leicht erklären, ohne dass deshalb ein wirkliches Gespenst ins Spiel zu mischen wäre. Merkwürdig aber bleibt es doch, dass dieser so oft und so fruchtlos von seiner sterbenden Frau und seinem eigenen Gewissen gewarnte Bösewicht jetzt allerdings in sein Verderben rannte. Und dass er, der vorher so oft glücklich entwischt war, gerade jetzt in einem Fallstrick kommen mußte, dem er nicht mehr entgehen und wovon ihm keine Silbe ahnden konnte. Jene frühere Kasseneingriffe waren zwar nicht immer und nicht ganz bestimmt gemerkt, aber doch ein paar Mal vermutet worden. Man hatte hin und her doch niemals auf die schuldige Person geraten. Auch wurden schon ein paar Ladendiener, wenngleich nicht geradezu deswegen, doch vielleicht mit einigem Argwohn verabschiedet. Jetzt war seit wenig Wochen ein neuer angekommen, der Redlichkeit, Liebe zur Ordnung und Unverdrossenheit besaß. Er hatte von jenen Diebstählen Murmeln gehört, hegte Ehrliebe genug zu wünschen, dass dergleichen unter ihm nicht vorfallen möchten, und glaubte vor allen Dingen beobachten zu müssen, ob er auch lauter ehrliche Hausgenossen habe. Er nahm sich daher vor, einige Monate hindurch alle Nächte in einem kleinen, dicht an das Hauptgewölbe stoßenden und mit einer Glastüre versehenen Stübchen zu schlafen. Alle Abende trug er sich selbst ganz heimlich ein paar Betten auf eine Bank dorthin. »Niemanden als seinen Prinzipalen«, sagte er ein Wort davon. Schon mehrere Wochen hatte er diese Übung fortgesetzt und nicht das geringste Verdächtige bemerkt. Da gewöhnlich immer nur neue Diener, recht eifrige Diener zu sein pflegen, da auch der beste Vorsatz, wenn man keinen Nutzen spürt, bald erkaltet, so war es sehr möglich, dass dieses unbequeme Nachtlager sich schon seiner Endschaft nahte und dass jener nichtswürdige Räuber nur noch ein paar Wochen hätte warten dürfen, um dann sicher wieder plündern zu können. Doch dass er gerade jetzt ein Herz sich fasste, auch dies war vielleicht eine Fügung des Schicksals, welches ihn reif zu seinem Verderben fand. Kaum hatte er jetzt die Türe des Gewölbes aufgeschlossen, als unser Kundschafter auch dieses nahe, wiewohl leise Geräusch vernahm, an jenes Fensterchen sich schlich und beim Schimmer einer kleinen Diebslaterne den Räuber gar bald erkannte. Er sah, wie er den Zucker- und Kaffeevorräten zusprach und ließ ihn ungestört sich belasten, so viel er wollte. Jetzt hatte solcher nun alles das, weswegen er eigentlich gekommen war. Er hatte sich fest vorgenommen, die Kasse diesmal nicht heimzusuchen. Da er ihr aber so nahe war, da er alles um sich herum so sicher glaubte, da er entschlossen war, so bald nicht wiederzukommen, so dachte er, Eingriff mehr dort hinein kann doch auch nichts schaden. Die Schlüssel hatte er bei sich. Die Kasse war in einem Augenblick eröffnet. Doch jetzt sprang der Ladendiener schnell herbei, packte den Dieb fest und schrie so laut er konnte, »Hilfe! Hilfe! Hilfe!« um noch mehrere Menschen im Hause zu wecken. Vergebens wollte jener Elende sich losreißen. Der Diener war jünger und stärker. Vergebens bat er, um Gottes Willen nur diesmal ihn gehen zu lassen, nahm vergebens zu den schönsten Versprechungen seine Zuflucht. Jener hatte weder Erbarmen noch Lust, sich bestechen zu lassen, schrie immer noch stärker und weckte endlich die Hausgenossen, die scharenweise zusammenkamen. Ein allgemeines Erstaunen entstand, als man sah, was vorgegangen sei und wer es verübt habe. Man holte sogleich die Wache und übergab ihr für diese Nacht den Verbrecher. Des andern Morgens übernahmen ihn die Gerichten. Da alles Leugnen umsonst gewesen wäre, gestand er die vielen Diebstähle, die er nach und nach begangen hatte. Sie betrugen in Waren und Gelde an 12.000 Gulden. Er hatte durch diese Summe das Leben, nach den damals geltenden Gesetzen, mehr als zehnfach verwürgt. Doch ward sein Urteil auf lebenslängliches Zuchthaus gemildert. Sein ganzes Vermögen ward eingezogen und seinen beraubten Prinzipalen überliefert. Aus seinem eigenen Munde erfuhr man vor Gerichten die vorstehende Geschichte. edle Dreistigkeit einer gemeinen Bäuerin, die Schande ihres hingerichteten Mannes zu mindern. In einem kurischen Bauerhofe, und zwar in einem, der ziemlich einsam lag, suchte ein polnischer Jude, den auf seiner Fußreise die Nacht überfiel, um Beherbergung an, und erhielt sie auch. Bekanntermaßen führen diese Handelsleute unter der dürftigsten Kleidung oft reichlich versehene Geldkatzen bei sich, tun, als ob sie um Brot betteln müssten und könnten ein Rittergut kaufen. Gegenwärtiger Wanderer gehörte zu diesen dürftig scheinenden Reichen, und ich weiß nicht, durch welches ungefähr sein Wirt Kundschaft davon erhielt. Die Vermögensumstände dieses Bauern waren eben nicht die besten, seine Gesinnungen trotz seiner ehrlichen Miene eben nicht die rechtschaffensten. Er hatte kaum von seines Gastes Börse einige Mutmaßungen gefasst, als der Gedanke in ihm aufstieg, der Tod eines Menschen könnte hier eine ganze Familie glücklich machen und sei daher wohl zu entschuldigen. Er teilte seinen beiden Söhnen diesen Einfall mit und fand sie dazu bereitwilliger, als sie sollten. Das schändliche Vorurteil, das Leben eines Juden weit weniger als ein christliches wert und eigentlich nur als ein halbmenschliches zu betrachten wäre, trug viel zu ihrer Willfährigkeit bei. Und jener Unglückliche ward im tiefsten Schlaf überfallen, beraubt und ermordet. Sie hatten ihre Maßregeln so gut zu nehmen, den Leichnam so heimlich zu verscharren gewußt, daß niemand in der ganzen Gegend etwas davon argwohnte. Die Vermögensumstände dieses Bauern besserten sich durch diese schändliche Erbschaft gewaltig. Er bezahlte seine Schulden und in Jahresfrist heiratete sein ältester Sohn die Tochter eines reichen Nachbars. Eine junge, hübsche, brave Dirne, um die er vorher lange schon gefreit hatte und die ihn gegenseitig auch von Herzensgrunde liebte. Doch kaum war diese Hochzeit vorbei, als Verdacht wegen jener Mordtat ausbrach. Die Gerichte bemächtigten sich seines Vaters und seiner Söhne. Man fand die Überbleibsel des begrabenen Körpers. Man entdeckte der Spuren bald noch mehrere. Die Schuldigen gestanden endlich ihr Verbrechen. Man sprach über sie das Urteil, enthauptet und auf das Rad geflochten zu werden. Ein hartes, aber doch gerechtes Urteil, welches auch bald darauf an ihnen vollzogen ward. Wer vermag bei alle diesen schrecklichen Ereignissen das Gefühl der jungen, erst verheirateten Frau ohne Mitleid sich zu denken? Zu eben der Zeit, wo sie einen geliebten, lang geliebten Mann nun endlich zu besitzen glaubt, sich dieses Besitzes noch in seiner ganzen Neuheit freut, sieht sie eben denselben eines schwarzen Lasters angeschuldigt, sieht ihn aus ihren Armen weggerissen, geschleppt zum Kerker, eben desjenigen Bubenstücks, weshalb sie ihn so gerne gegen die ganze Welt verteidigen möchte, überführt, hört über ihn das fürchterlichste Urteil des Todes aussprechen und findet zwar seine Richter mitleidig bei ihren Tränen, doch unerweichbar das Gesetz, wonach sie ihn richten. O, entsetzlich war ihr Abschied, als sie zum Hochgericht ihn führten, noch entsetzlicher beinahe ein anderer Gedanke, der sie stracks drauf ergriff. Diese Unglücklichen waren, wie wir schon gesagt haben, nach überstandener Todesstrafe aufs Rad geflochten, ihre Köpfe oben auf den Pfahl gesteckt worden, so verzerrt von dem letzten Streich und Schmerz, so geröstet von der Sonne, zerfressen von den Raben, verabscheut von allen Vorbeigehenden, sollte nunmehr das Haupt verwesen, auf dessen Mund sie sonst so oft den Kuss der Liebe gedrückt, das ihr so männlich schön geschienen hatte. Diese wahrscheinlich für manche sehr schwärmerisch klingende Empfindung mußte doch ganz die wahre Empfindung dieser unglücklichen Bäuerin gewesen sein. Denn wie ließe sich sonst die sonderbare Tat erklären, zu der sie sich erkühnte? Im Dunkel der tiefen Nacht, allein, Ohne Leuchte, ohne Gefährten, stiehlt sie sich leise aus ihrem Bette und aus dem väterlichen Hause, läuft weit, weit hinweg bis zur Gerichtsstätte. Keine raue Witterung hält die Halbnackende ab, keine Furcht vor dem schaudervollen Orte, Leuten von ihrer Erziehung doppelt grässlich, erschreckt sie. Selbst das unmöglich Scheinende wird ihr möglich. Sie klettert an der bloßen Stange empor, kömmt bis ans Rad, bis an dessen Spindel und verhüllt mit einem weißen Tuche das Haupt ihres ehemaligen Gatten. Dann kehrt sie wieder zurück in ihre Wohnung. Man kann sich die Verwunderung leicht denken, die des andern Morgens bei denjenigen entstand, die zuerst dieser sonderbaren Bekleidung innewohnten. Die Gutsherrschaft forschte weiter nach, und die wahre Beschaffenheit der Sache kam bald heraus. Man versagte der jungen Witwe die Bewunderung nicht, die ihre Kühnheit verdiente. Der Leichnam ihres Mannes ward vom Rade genommen und unter demselben begraben. Für sie selbst sorgte die Herrschaft nach möglichsten Kräften. Jene Verachtung, die sonst, ungerecht genug, die Hinterlassenen eines Gerichteten zu verfolgen pflegt, traf sie nie. Sie ward vielmehr nach Verlauf eines Jahres die Gattin eines ihrer Liebe würdigern Mannes. Der blutige Jeszanak. Da es im Königreich Ungarn sehr viele Waldungen von großem Umfang gibt, Waldungen, in welchen man oft einige Meilen reisen kann, ohne auch nur ein Dorf, eine Hütte, höchstens hier und da ein einzeln stehendes Gasthaus ausgenommen, zu erblicken. Dies ist eine allgemein bekannte, schon in 1000 Büchern stehende und von unzähligen Reisenden verbürgte Wahrheit. So unangebaute Wälder sind auch natürlicherweise sehr menschenleer. Dennoch werden sie auch zuweilen von ganzen zahlreichen Gesellschaften durchstrichen, die füglich wegbleiben könnten. Das heißt, Räuberbanden sammeln sich hier nicht selten, werden einzelnen Wanderern, auch wohl kleinen Karawanen, gefährlich und begnügen sich zuweilen, wenn sie allzu hartnäckige Gegenwehr finden, nicht einmal mit dem Raube allein, sondern morden auch die Unglücklichen, die in ihre Hände fallen. Gerechtigkeit und Regierung tun zwar, vorzüglich in der letzten Hälfte dieses Jahrhunderts, alles, was sie nur können, um diesem Unwesen zu steuern, doch solches ganz auszurotten war bisher unmöglich. Nun lebte vor ungefähr 25 Jahren in eben diesem Königreiche, im War-Komitate, ein gewisser Prokurator Jeszanak mit Namen, der sich seit seinem Eintritt ins gerichtliche Leben immer als den geschworensten Feind von solchen Störern öffentlicher Sicherheit auszeichnete. Er war Gerichtsdirektor auf verschiedenen weitläufigen Herrschaften, ließ mit dem lebhaftesten Eifer jedem Räuber, der sich allda nur von weitem spüren ließ, nachforschen und suchte mit noch größerer Strenge, jedem einmal Ertappten auch seinen gehörigen Lohn zu verschaffen. Nachsicht, Erlass und Gnade waren Worte, die aus seinen Protokollen und Schriften gleichsam weggebannt zu sein schienen. Und indem er so fast immer bei jedem Überwiesenen die Todesstrafe durchsetzte, kein Vorwort anhörte, keine Ausflucht gelten ließ, reinigte er wirklich in der Frist von einigen Jahren die ihm anvertrauten Herrschaften von allem solchen Räubergesindel gänzlich, erhielt dafür den Dank der Verständigen, zugleich aber auch nicht nur von den Straßenräubern selbst, sondern auch vom größeren Teil des Publikums und zumal von der gemeinen Menge den etwas zweideutig klingenden Namen »Blutiger Jeszanak«. Einst, als er sich selbst auf einer Reise befand, herrschaftliche Gelder einkassiert und einige tausend Gulden im Wagen bei sich hatte, ward er, indem er über fremdes, nicht so gesäubertes Gebiet fuhr, an einer Stelle, wo er sich dessen am wenigsten versah, von einer ganzen Rotte bewaffneter Buschklepper umringt. Er suchte sich durch seine dargebotene Börse von allen übrigen Ungemächlichkeiten loszukaufen. Da aber diese ziemlich leicht wog, so hatte man wenig Lust, diesen stillschweigenden Kontrakt einzugehen. Man stand vielmehr eben nicht nur im Begriff, eine genaue Durchsuchung des Wagens vorzunehmen, sondern fügte auch bereits sehr gefährlich klingende Drohungen hinzu, als plötzlich mitten aus diesem Haufen ein junger Bursche hervordrang, die Nächsten am Wagen und diejenigen, die den Passagier angepackt hatten, zurückstieß und dabei ausrief: »Also lasst doch den Kerl zu allen tausend fahren und verliert eure Zeit nicht bei ihm. Ich kenn ihn. Es ist der blutige Jesanak, und der führt gewiss außer seinem Beutel keinen einzigen Kreuzer bei sich.« Bei einer solchen Empfehlung ward dem Prokurator wahrlich nicht wohl zumute. Sein Name blieb nicht ohne Wirkung. »Der blutige Jesanak«, rief mit einem Munde die sämtlichen Räuber, traten wirklich einen Schritt zurück, hielten aber den Wagen umringt und stimmten unter sich ein gar nicht tröstliches Gemurmel an. »Wenn das wirklich Jesanak ist«, schrie endlich einer von ihnen, »was zögern wir noch länger, den Burschen kalt zu machen? Der Kerl verdient ja doch, er habe nun Geld verleugnet oder nicht, 7-fältig den Tod. Wie manchen unserer braven Kameraden hat nicht dieser saubere Herr auf seinem verdammt ehrlichen Gewissen.« Schon zuckten einige die Messer, schon empfahl Jesanak seine Seele dem Himmel. Doch jener Vorsprecher trat abermals dazwischen. »So lasst ihn doch ziehen«, sprach er, »ziehen, wohin es ihm beliebt. Allerdings hat er sich zwar an unsersgleichen oft hart versündigt, aber wer weiß, ob nicht an seine Stelle noch ein Schlimmerer kommen dürfte. Er hingegen, wenn wir ihn diesmal so fein säuberlich durchwischen lassen, wird doch auch ein Gewissen haben und künftig etwas glimpflicher mit uns umgehen. Auf jeden Fall hat der alte Fuchs kein Geld weiter bei sich, und mit seinem Blute, was ist uns da geholfen?« Dieses Vorwort fruchtete. Unversehrt und ungeplündert, nur nochmals ernstlich ermahnt, sich für die Zukunft in seinen Maßregeln zu bessern, zog Jesanak seine Straße. Er fand allerdings selbst in dieser Errettung manches sonderbar, begriff kaum, wie er davon und an jenem jungen Burschen zu einem solchen freundschaftlichen Verteidiger gekommen sei, glaubte aber dennoch nicht in seiner einmal übernommenen Pflicht, durch einen Zufall dieser Art sich irren zu lassen. Er hatte ja alles Bisherige, nicht aus Eigennutz, sondern zur Handhabung der Gerechtigkeit, zur öffentlichen Sicherheit seines Vaterlandes getan. Er fuhr daher auch mutig fort, für beide zu wachen und zu arbeiten. Sein Ruf vermehrte sich noch. Von Weitem her ward er zu mancher schwierigen Untersuchung verschrieben. Und schlaue Bösewichter, die sonst jedes Verhör unnütz zu machen wussten, erblaßten, wenn Jesanak auftrat, und verstrickten sich gemeiniglich in seinen Fragen. 6 oder 7 Jahre verliefen indessen. Jenes Abenteuer im Walde kam ihm fast gänzlich wieder aus dem Sinn. Einst ward in einer ziemlich weiten Entfernung von seinem Wohnsitze eine starke Räuberbande, die in einem gräflichen Schlosse einzubrechen versuchte, gerade im günstigsten Augenblicke noch entdeckt, überrascht und größtenteils verhaftet. Es ward eine scharfe Untersuchung gegen sie angestellt. Man erbat sich hierzu Jesanaks Beistand, und dieser stellte auch willig sich ein. Im ersten Verhör leugneten zwar die Gefangenen alles, doch gleich nach demselben verlangte einer von dieser Bande, mit Jesanaken allein zu sprechen, und sein Begehren ward ihm zugestanden. »Wahrlich«, rief dieser Bursche, so wie sein Kerkermeister nur abgetreten war, »wahrlich«, rief er und schüttelte die Fesseln an den Händen, »sie lohnen den Leuten schön, die sich um sie verdient machten. Es kostete mich vordem Mühe genug, sie beim Leben zu erhalten. Jetzt, scheint mir, werden sie solche auch nicht sparen, um mir davon zu helfen.« Jessenack stutzte, wusste nicht gleich, was er von dieser Anrede denken solle, sah aber bald den Kerl genauer an und fragte: »Wie? Wärst du wohl gar?« »Nun ja, ja, ich bin freilich derjenige, der ihn im Zwei-Sternchen-Auer Busche das Wort bei seinen Kameraden redete. Ich bin's, der sich damals grüblich an seinem ganzen Handwerk versündigte, indem ich durch ihre Erhaltung späterhin wohl 20 meiner Brüder zu Strang und Schwert verhalf. Glauben Sie nicht etwa, dass ich jetzt den Uneigennützigen, wohl gar den Großmütigen zu spielen Lust habe? Ich gestehe frei, ich rettete Sie damals in der Hoffnung, dass Sie mich vielleicht einst wieder retten könnten. Damit Sie aber doch auch diesen Dienst nicht allzu wenig, allzu wohlfeil schätzen, so wissen Sie, mir war damals nicht minder aufs Genaueste bekannt, wie viel 1000 Gulden in Ihrem Wagensitze sich befänden.« »Wie, auch das hättest du gewusst?« »Vollkommen. Jetzt, ja, jetzt vielleicht genauer noch, als Sie wohl selbst sich solches merkten. Es waren 7 Beutel, und 2 davon mit den schönsten Kremnitzer Dukaten gefüllt. Ich machte damals den Kundschafter der Bande. Ich hatte ihre Barschaft im Schlosse einpacken gesehen, wusste alles und schwieg. Und leugbar sind Sie also mein Schuldner. Ob Sie mich jetzt bezahlen wollen, steht bei Ihnen. Wenigstens, wenn nur der gute Wille da ist, hab ich die Sache selbst nicht Ihnen unmöglich gemacht. An meinen Händen klebt kein Menschenblut. Geraubt habe ich oft, gemordet nie. Mehrmals sah ich zu, doch nie gern. Half nie mit, setzte mich nicht selten dagegen. Nach fremder Habe ließ ich freilich ziemlich oft mir gelüsten. Doch wären Sie wahrlich kein Rechtsgelehrter, wenn Sie so etwas nicht zu entschuldigen wüssten. Wenigstens will ich tun, was mir möglich ist. Darauf geb ich dir hiermit Hand und Wort.« Jessenack hielt beides. Durch seine Verteidigung und, als diese nicht ganz hinreichen wollte, durch seine Vorbitte, blieb von der ganzen Bande dieser einzige am Leben und kam mit einer sehr mäßigen Leibesstrafe durch, da es die übrigen alle mit ihrem Halse büßen mußten. Mörder, der sich zwingt, eine Ursache zu finden. Ein junger Bauer geriet in der Schenke mit einigen seinesgleichen in Zwist. Von Worten kam es zu Handgemenge. Er unterlag der stärkeren Anzahl, ward niedergeworfen, bei den Haaren zur Türe hinausgezerrt und noch draußen auf der Flur aufs Unbarmherzigste zerprügelt. Er lag wie an allen Gliedern gelähmt und schäumte Wut und Rache. Aber er konnte sich noch nicht aufrichten, und diejenigen, welche in diesem Zustand ihn versetzt hatten, waren davongegangen. Indessen hatte er sein Messer hervorgezogen und wartete nur auf die Rückkehr seiner Kräfte, um sich völlig aufzuraffen und an irgendeinem Gegenstande seine Mordgier auszulassen. Diese Kräfte stellten sich wieder ein. Er stand auf. Obschon noch halb taumelnd, das Zimmer öffnete sich. Er sah bei dem herausschimmernden Lichte, denn die Flur war dunkel, einem ihn völlig Unbekannten und in seinem Unfalle ganz Unschuldigen hertreten. Er fühlte Begierde, auf ihn loszugehen, aber ehe er noch sich dazu entschließen konnte, war die Gelegenheit schon vorüber. Unmittelbar drauf trat ein anderer, an seinen Schmerzen ebenso unschuldig als jener, hervor. Indes, da er wie vorhin in seinem Entschlusse noch hin und her schwankte, fiel ihm ein, dass vor vielen Jahren die Mutter dieses Menschen mit seiner Mutter einen Zank gehabt und solcher Unrecht getan habe. Seine Rache in eben dem Augenblicke war entschieden. Er ging auf ihn los und stieß ihm das Messer ins Eingeweide. Seine Richter gaben sich alle mögliche Mühe, von dem Mörder noch irgendeine andere Ursache dieser blutigen Tat herauszubringen. Es war umsonst. Auch bedarf der Kenner der menschlichen Natur keiner andern, um sie zu begreifen. und sie wirft ein helles Licht auf die Natur und den Gang des menschlichen Willens, der alles aufbäut, um, selbst bei bösen Taten, seinem Entschluss einen Anstrich von Billigkeit oder wenigstens eine Entschuldigung hinreichend für sich selbst zu geben. Der Hundssattler und der Leinweber. Im fränkischen Kreise durchstrich vor ungefähr 40 bis 50 Jahren ein Krämer das Land, den der größere Haufen fast durchgängig nur unter der Benennung des Hundssattlers kannte. Er war ein Mann, der mit Schnittwaren handelte, auf den Dörfern und in den Flecken oft ansehnlichen Absatz fand, jenen Spitznamen aber von zwei englischen Docken erhielt, die er überall mitzuführen und mit einem Teil seiner Waren zu bepacken, mithin gleichsam zu satteln pflegte. Ein junges Weibsbild, das er für seine Frau ausgab und bei welcher ihm wenigstens alle Rechte eines Mannes freistanden, war seine gewöhnliche Begleiterin. Für so ganz engelrein galt freilich seine Denkungsart und sein Betragen nicht. Gleichwohl wußte niemand ihm etwas Auffallendes nachzusagen und noch minder zu erweisen. Um eben diese Zeit lebte auf dem Lande, in einem kleinen, offenen Marktflecken, ein Leinweber, der schon Vater von 6 Kindern und ein kreuzbraver Mann, nur eben seiner zahlreichen Familie halber so blutarm war, daß oft die Sonne wochenlang in seine Küche schien, ohne einen Funken Feuer auf seinem Herde zu finden. Der Hundssattler hatte ihn, weiß der Himmel durch welchen Zufall, kennengelernt und pflegte zuweilen, wenn Nacht oder übles Wetter sein weiteres Fortkommen hinderten, hier auf einer Streu, denn an ein Gastbette war nicht zu gedenken, zu übernachten. Wann ihm dann sein armer Wirt, nach gewöhnlicher Art der Dürftigen, seine Not recht herzlich klagte, schien er ihm mit Rührung zuzuhören und versprach, bei erster vorfallender Gelegenheit auf Verbesserung seiner Umstände zu denken. Einst kam der Krämer und seine angebliche Frau gerade zu einer Zeit, wo die Not des Webers äußerst groß und dringend war. Er sollte 4 Gulden, die ein harter Gläubiger ihm vorgestreckt, zahlen, oder des andern Morgens sein Handwerksgeräte sich auspfänden lassen. Im ganzen Hause waren keine 4 Kreuzer aufzutreiben, zu verkaufen oder zu versetzen war auch nichts mehr. Kein neuer Darleiher wollte sich finden, und der Ältere war unerbittlich. Die arme Frau rang die Hände, der Mann saß hinter seinem Weberstuhl, stumm, tränend und zur Arbeit unfähig. Die Kinder schrien um Brot. Als der Hundssattler diesem Jammer eine Weile zugesehen und zugehört hatte, sagte er, »Wohlan, hier will ich mich ins Mittel schlagen. Ich bin soeben im Begriff, zu einem meiner vorzüglichsten Kunden zu gehen, eine ansehnliche Summe Silbergeld einzukassieren und einige neue Waren abzuholen. Komm mit, hilf mir tragen, ich will dir reichlich lohnen.« Überhaupt, wenn ich merke, dass du in mein Geschäfte dich schickst, so will ich dich von nun an dazu gebrauchen, und ich wette, es soll dich bald besser als dein ärmlicher Weberstuhl nähren. Aber freilich, da deine Not dringend ist, so müssen wir auch sogleich uns aufmachen. Ich hatte ohnedem keine Lust, heute zu übernachten. Mein Weib aber mag dableiben und unsere Rückkunft abwarten. Wer war bereitwilliger zu allem diesen als unser Weber? Da der Krämer noch überdies einen 20er vorstreckte, da sogleich Brot und Bier dafür eingekauft und das Weinen der Kinder gestillt ward, so entstand aus dem bisherigen Klagen ein ordentlicher Jubel. Man aß, und die beiden Männer machten sich dann sofort auf den Weg. Dieser Weg ging durch einen Wald. Es ward schon dunkel, bevor sie sich noch in der Mitte desselben befanden. Als sie an einen Kreuzweg kamen, blieb der Krämer ein paar Augenblicke stehen und pfiff 4-mal äußerst stark nach jeder Himmelsgegend, ohne dass sein Gefährte begreifen konnte, warum dies geschehe. Sie gingen weiter. Nach 3 oder 4 Minuten rauschte es zur rechten und zur linken stark im Gebüsche. Der Weber fuhr erschrocken zusammen. Er erschrak noch mehr, als 9 oder 10 Kerls hervorsprangen. Unsere beiden Wanderer umringten, den Weber mit einiger Verwunderung anstaunten und endlich fast einstimmig riefen: »Willkommen, Hundssattler, willkommen! Wo steckst du denn so lange? Und wer ist dieser hier?« »Ein neuer Kamerad ist es«, erwiderte der Krämer. »Armut und Unfälle haben ihn in der Welt bisher genugsam durchgebeutelt. Nun will er sich an anderer Leute Beutel dafür schadlos halten. Ich stehe euch für seine Treue, denn ich kenn ihn schon lange.« »Wenn dem so ist, so sei uns willkommen«, antworteten alle, ergriffen einer nach dem anderen seine rechte Hand und schüttelten sie, gleichsam zur Bestätigung ihres Bundes. Stumm und zitternd stand noch immer der Weber in ihrer Mitte. Dass man so ihm helfen, in eine solche Gesellschaft ihn einführen wolle, davon hatte er in den Worten des Sattlers, so sonnenklar sie ihm jetzt wurden, keine Silbe gemutmaßet. Gern wäre er wieder 1000 Meilen davon entfernt gewesen, gern hätte er diesen grässlichen Bundsgenossen geradezu gesagt, dass er jede Verbindung mit ihnen verabscheue. Aber er besorgte nicht ohne Grund, dass er selbst dann so gut als geopfert sei. Ein drohender Blick, den der Hundssattler ihm zuwarf, verstärkte diese Besorgnis, und die Liebe zum Leben bewies ihre gewöhnliche Stärke. Er sammelte daher alle seine Kräfte, nahm eine willige Miene an, erwiderte ihren Händedruck, dankte für gute Aufnahme und versprach, sein Möglichstes zu tun, um der Gesellschaft nützlich zu werden. Jetzt eröffnete der Krämer, der sich überhaupt als Anführer der Bande betrug, wohin es heute gehen solle. »Ein reicher Müller«, sagte er, »ungefähr eine kleine halbe Meile von hier wohnhaft, dessen Mühle ganz abseitig liege, der weder wegen seiner selbst noch wegen seines Hausgesindes viel zu fürchten sei, habe, wie er gewiss wisse, vor 4 oder 5 Tagen 3000 Gulden bar eingenommen. Diese könnten Sie besser brauchen als der Müller. Das Geschäfte sei ebenso leicht als belohnend. Um unerkannt zu bleiben, wollen Sie das Gesicht sich schwärzen? Wirt, Wirtin und ein paar Mägde müssen zuerst gebunden und geknebelt werden. Die 2 Mühlpurschen würden in der Mühle beschäftigt sein und vielleicht nicht einmal merken, was im Hause daneben vorgehe. Merkten sie es und setzten sich zur Gegenwehr, so würde die Gesellschaft leicht den Meister spielen und müsse zur schuldigen Dankbarkeit alles, was dort oben Odem hole, umbringen.« Man stimmte einmütig diesem Vorschlag bei, machte sich sofort auf den Weg und verteilte während desselben die Rollen bei der Ausführung. Unserem Leinweber, weil er noch Lehrling im Handwerk sei, ward das bloße Schildwachtstehen zugeteilt. Auch dafür war ihm heimlich bange genug. Doch fuhr er fort, sich zu verstellen, und versicherte, so wachsam als möglich zu sein. Der Einbruch selbst ging nach Wunsch vonstatten. Der Müller und sein Hausgesinde wurden im tiefsten Schlaf überfallen. Alle waren schon gebunden, ehe ihnen noch von Dieben träumte. Aber gleichwohl fanden auch diese bei weitem nicht alles, was sie suchten. Dass dem Müller ein Kapital von 3000 Gulden vor wenig Tagen eingegangen, das hatten dem Hundssattler seine Kundschafter richtig hinterbracht. Doch dass eben dasselbe schon wieder ausgeliehen worden, das hatte er nicht erfahren. Und fluchte daher jetzt fürchterlich, als er das leere Nest antraf. Der unglückliche Müller mußte eben daher an seinem Körper verschiedene Misshandlungen erfahren, die fruchtlos blieben, weil er doch auch beim willigsten Herzen jenes Geld nicht herzuschaffen vermochte. Sein junges Weib und ihre Mägde mußte noch mancherlei erdulden, was ihnen im Herzen vielleicht nicht so unleidlich schien, als sie der Zeugen wegen sich stellten. Man packte dann zusammen, was man fand, knebelte nochmals die Beraubten sorgfältigst und entfernte sich. Im Walde teilte man die Beute. Auf unseren Weber kamen 5 Gulden. Die übrigen Räuber zerstreuten sich im Gehölze. Der Hutsattler und der Weber gingen geradewegs auf ihre Heimat zu. Kaum aber sah sich dieser Letztere mit seinem angeblichen Versorger wieder allein, als er in die bittersten Vorwürfe der Tat wegen, wozu er ihn verleitet habe, ausbrach. Der arme, ehrliche Mann schwur, dass er eher den Bettelstab als diesen Ausweg gewählt haben würde, wenn er nur mit einer Silbe sein Vorhaben gemutmaßt hätte. Er wollte jetzt noch die ihm zugefallenen 5 Gulden wiedergeben. »Es sei Sündengeld«, sagte er, »es sei eine Blutschuld, die ihm schwerer als selbst der Hunger drücke, und er werde nie an die heutige Nacht gedenken, ohne zu bereuen, dass bloß die Liebe zum elenden Leben und die Sorge für sein Weib und seine Kinder ihn bewegen können, hilfliche Hand zu einem solchen Bubenstück zu bieten.« Der Hundsattler hörte die ganze Rede gelassen und lächelnd an. Nur die 5 Gulden schob er zurück, so oft sein Gefährte sie ihm anbot. »Behalte sie«, sagte er. »Ich begreife gar wohl, dass sie dir, feigherzige Memme, sauer genug zu verdienen fielen. Gedenke daran, dass vielleicht morgen dein Weib und deine Kinder verhungern, wenn du jetzt einen Bettel wegwirfst, der wenigstens nie an seinen eigentlichen Herrn zurückkommen soll. Willst du aus frommer Dummheit mit Gewalt ein armer Teufel bleiben, so bleib es. Ich wies dir wenigstens den Weg, wo du dir helfen konntest. Dich mit Gewalt gescheit und glücklich zu machen, wäre Torheit. Nur merke dir, Kerl, vor allem, was du bei uns sahst und hörtest, halte reinen Mund. Unterstehst du dich auch nur ein Wort davon auszuplaudern, so wird dir die Hütte überm Kopf angezündet. So soll nicht etwa an dir allein der Schädel zerschmettert, sondern auch Weib und Kinder vor deinen Augen erwürgt werden. Das schwör ich dir. Du magst an Gott oder Teufel glauben, bei beiden. Und das werden gewiß nebst mir 40 bis 50 Bursche möglich machen, denen weder vor Galgen noch Gerichten graut.« Diese herrliche Zusicherung ward in einem Tone erteilt, der bestätigen half, dass sie ernstlich gemeint sei. Der arme Weber, für das Leben der seinigen besorgter als für sein eigenes, verschloß daher auch sorgfältig seinen Mund. Selbst seiner Frau sagte er von der Geschichte dieser Nacht kein Wort. Er sah den Hundsattler in den nächsten 3 oder 4 Wochen noch einige Mal. Er zitterte heimlich, so oft der Räuber zu ihm eintrat. Aber wenn derselbe ihn lachend einlud, wieder mitzugehen, antwortete er bloß mit einem treuherzigen »Gott bewahre« und verschmerzte gern Spott und Schimpfreden seiner Zaghaftigkeit wegen. Selten entläuft der Dieb lange dem Galgen und noch seltener lebenslang dem Gerichte. Auch der Hundsattler ward einige Monate darauf zu Bareuth, nicht eines Einbruchs, sondern anderer ähnlichen Räubereien halber, verhaftet. Die Anzeigen gegen ihn waren stark. Er leugnete zwar frisch weg, doch konnte er sich von der Tortur, die damals bei Gerichte noch allgemein im Schwange war, nicht losleugnen. Sie erging, und zwar ziemlich scharf über ihn. Er ertrug sie, wie man einen mäßigen Kopfschmerz erträgt, beharrte fest auf seiner Verteidigung und erhielt endlich nicht nur wieder seine Freiheit, sondern auch schriftliche Anerkennung seiner Unschuld nebst der Erlaubnis, sich wie bisher von seiner Krämerei zu nähren und wegen erlittener Untersuchung weder Schaden noch Vorwurf dulden zu dürfen. So ging er aus dem Kerker mit dem festen Vorsatz, sein bisheriges Handwerk treulich, nur etwas vorsichtiger als ehemals, fortzusetzen. In der Vorstadt von Bareuth war ein Wirtshaus, wo er vordem oft einzukehren pflegte. Auch itzt nahm er dahin einen seiner ersten Ausgänge, und weil es gerade Jahrmarkt war, fand er im unteren Zimmer eine Menge Gäste beisammen. Einige alten Bekannten umringten ihn beim Eintritt, freuten sich, ihn wieder ledig zu sehen, fragten, wie es denn eigentlich damit hergegangen sei, ob er viel ausstehen müssen, ob er völlig gerechtfertigt worden und dergleichen mehr. Er prahlte dagegen, so viel sich nur prahlen lässt, mit seiner Unschuld, seiner Herzhaftigkeit in unverdienten Leiden und seiner endlich anerkannten, gerechten Sache. Er wies überall den erhaltenen Freiheitsbrief herum und unterließ freilich nicht, auch gegen die löbliche Justiz manches bittere Wörtchen fallen zu lassen, weil sie einen ehrlichen Kerl so mir nichts, dir nichts quälen könne, und doch am Ende, wenn diesem nur das Herz am rechten Flecke sitze, vor den Mund sich schlagen müsse. Diese Erzählung wirkte. Man bedauerte seine erlittenen Schmerzen, bewunderte seinen Mut bei ihrer Ertragung und drängte sich von allen Seiten um ihn herum, nicht nur um ihn zu hören, sondern auch, um gleichsam zur Entschädigung ihm etwas abzukaufen. Aber unter den Gästen in eben diesem Zimmer war auch einer befindlich, dessen der Hundssattler sich gewiß nicht versah und von dem er nicht ahnden konnte, daß er bald als sein schrecklichster Peiniger auftreten werde, und dies war der Freimann von Kulmbach. Niemand kannte denselben, und wohlweislich hatte er auch niemanden sich zu erkennen gegeben, denn die Denkart damaliger Zeiten entfernte noch Gerichtsdiener und Freimänner beinahe von jeder bürgerlichen Gesellschaft. Einsam und still saß er in einem Winkel bei seinem Kruge Bier. Doch eben dieser Freimann war selbst ein Jahr vorher zur Nachtszeit völlig ausgeraubt worden, und jetzt, so wie er den Hundssattler eintreten sah, erkannte er den Rock desselben für eines seiner ehemaligen Kleider und den Anzug seiner Begleiterin für einen Sonntagshabit seiner eigenen Frau. Dass er gegen ein also gekleidetes Paar aufmerksam ward, ergibt sich von selbst, und gleich aus den ersten Reden sah er noch deutlicher, mit wem er es zu tun habe. Er entfernte sich daher leise aus dem Zimmer, rief aber den Wirt beiseite und sagte, »Herr, mit seinem Haus und Vermögen haftet er mir, oder vielmehr der Gerechtigkeit, für den Mann dort. In einer halben Stunde aufs Späteste bin ich, und zwar hoffentlich mit hinlänglicher Begleitung, wieder da. Will der Vogel indes ausfliegen, so halt er ihn auf, es sei im Guten oder Bösen. Treff ich ihn nicht noch oder erfahre wenigstens nicht pünktlich, wo er hinging, so sitzt der Herr selbst heute noch als ein Diebshehler in Ketten und Banden.« Der Wirt wollte dagegen Verschiedenes einwenden, doch jener ging unverweilt fort. Auch bedurfte man beim Hundssattler weder List noch Gewalt, ihn so lange aufzuhalten, bis das Eisen fertig geschmiedet war. Er dachte an keine Gefahr, sondern zechte, schwatzte und prahlte noch immer fort, als der Kulmbacher schon mit der Wache eintrat. Jetzt, als diese Hand an ihn legte, stutzte er freilich nicht wenig, spielte bei der Verhaftung und bei der Frage, wo er diese Kleider herhabe, den Unwissenden oder vielmehr den gleichsam Beleidigten, mußte aber doch, so ungern er wollte, wieder in eben den Kerker wandern, den er erst vor kurzem verlassen hatte. Verdächtige Umstände, fremde Zeugnisse, eigene Widersprüche häuften sich itzt stärker als vorher gegen ihn. Die Justiz, ihrem damaligen Schlendrian getreu, sprach abermals auf geschärfte, peinliche Frage. Man fand dies vollkommen in der Ordnung, nur war man verlegen drüber, welche Marter eigentlich gegen eine Person zu gebrauchen sei, deren Hartnäckigkeit man schon aus Proben kannte. Der Kulmbacher Freimann bot auch hier seine Beihilfe an, und mit einem Scharfsinn, der jeden gefühlvollen Menschen zwar zu Unwillen und Abscheu reizt, den man aber ein halbes Jahrhundert früher bei Leuten seiner Art sehr zu billigen pflegte, zwang er das wirklich, was er zwingen wollte. Denn ein feines baumwollenes Hemde, in Baumöl eingetaucht und mit einer gewissen Vorsicht am Leibe des Hundssattlers angezündet, verursachte diesem so unerträgliche Schmerzen, dass er sich endlich alles zu bekennen erbot. Schändlich, grässlich, unmenschlich, ich wiederhole es, war diese Marter. Ich würde sie verdammen, selbst wenn sie gegen einen Ravaillac oder gegen jene Teufel in der Weltgeschichte, gegen die Urheber der Pariser Bluthochzeit gebraucht worden wäre. Wenn dieses Verfahren indes ja durch etwas entschuldigt werden könnte, so müsste es dadurch sein, dass es gegen ein solches Ungeheuer erging. Die Richter, als der Hundssattler einmal zum Geständnis kam, erfuhren mehr, als sie wollten, mehr, als die kühnste Einbildungskraft sich vorgestellt hätte. Nicht zufrieden damit, seit vielen Jahren bald allein und bald in Gesellschaft, bald des Tags in Wäldern und auf der Straße, bald des Nachts durch gewaltsamen Einbruch zu rauben, hatte dieser Bösewicht auch eine ungeheure Menge Menschenblut auf sein Gewissen geladen, hatte nicht nur unschuldige, fremde, freundschaftliche Reisegenossen, sondern sogar sein eigenes Fleisch und Blut gemordet, hatte, um gleichsam desto eigentümlicher in seiner Art zu sein, es nicht aus Habsucht allein, sondern auch aus einem Aberglauben getan, in welchem Grausamkeit und Wahnsinn um den Vorzug wetteiferten. Hätt ich nur den einzigen Tag, den ich gefangen ward, noch überstanden, sagte er im Verhör mit halben, grimmigen Lachen, so hätt ich euch und eure Käfichte, eure Wachen und Henker verspotten können. Und warum das? Weil ich an eben dem Abend das neunte schwangere Weib zu ermorden dachte und alle Gelegenheit dazu mir schon ausersehen hatte. Ein allgemeines Erstaunen bemächtigte sich jetzt der Gerichtspersonen. Sie forschten weiter und genauer nach. Und siehe da, der fast fabelhafte Bösewicht hatte schon 8 schwangere Weiber meuchelmörderischerweise getötet, aus ihren Leibern die Geburten gerissen und die Herzen derselben, indem sie noch lebten oder vielmehr zuckten, gefräßen. Ja, um dieses abscheuliche Bubenstück recht vollständig zu machen, hatte seine eigene erste Frau, ein unschuldiges Geschöpfe, das ihn nie beleidigt, aber deren er bald überdrüssig geworden, hatte sein eigenes erstes Kind auch das erste Opfer abgeben müssen. Man schauderte bei diesem Geständnis zurück, aber man wußte nicht, was man vollends von der Ursache denken sollte, die er angab, denn der grausame Abergläubische hatte gehofft, nach dem Genuß des neunten Herzens fliegen zu können, wie ein Vogel. So willig übrigens der Hundssattler war, sich seiner Untaten gleichsam zu rühmen, so verschlossen war er in Angabe seiner Zunftgenossen. Man befragte ihn oft, ernstlich und mit Bedrohung abermaliger Folter nach denselben. Er blieb dabei, dass er weder ihre eigentlichen Namen noch Wohnungen kenne, sondern dass er nur immer auf der Straße an bestimmten Tagen und Örtern sie getroffen habe. Auch hätten sie ganz gewiß nun sämtlich schon aus Deutschland oder wenigstens aus dem nächsten Kreisen sich weggeflüchtet, denn sie wären darüber einig geworden, sich sofort zu zerstreuen, sobald einer von ihnen, zumal ihr Oberhaupt, eingezogen werde. Dass man ihm das nicht glauben wollte, war sehr natürlich. »Wohlan«, sagte er, als man einst scharf in ihn drang, »eines Namen und Wohnung kenne ich allerdings und glaube auch, dass man seiner habhaft werden dürfte. Dieser war in allen meinen Räubereien mein treuster Genosse, war, so einfältig er sich stellt, schlauer als ich und kann allerdings noch mehr gestehen als ich selbst.« Man fragte nach dem Namen, und er nannte, sollte man es glauben, jenen armen Leinweber. Dass derselbe auf diese Angabe sofort geholt und hingesetzt ward, errät man leicht. Aber keine Zunge erzählt und keine Feder beschreibt das Schrecken, das der Unglückliche dabei empfand. Schon lange vorher, als er des Hundssattlers erste Verhaftung hörte, hatte er heimlich gefürchtet, in sein Schicksal mitverwickelt zu werden. Doch nunmehr war er schon seit einer geraumen Frist wieder ruhig und sicher, denn was ging ihn jener Kulmbacher Diebstahl an? Und überdies sprach man auch bereits im ganzen Lande davon, dass jener sonst vermaledeite Bösewicht doch so ehrlich sei, keinen seiner Gehülfen zu verraten. Eben hatte dem Weber seine Frau den Tag vorher die freilich nicht tröstliche Nachricht mitgeteilt, dass sie zum 7. Male schwanger sei. Auch darüber nachdenkend saß er gerade in der Dämmerung und erholte sich ein wenig von den Arbeiten des Tages. Als er den fürchterlichen Besuch der Gerichtspersonen eintreten sah. Ein Schauder am ganzen Leibe überlief ihn sofort, aber vollends jedes Haar auf seinem Haupte, jeder Blutstropfen in seinen Adern erstarrte, als er, wie wohl noch kurz und dunkel, von der lügenhaften Aussage jenes Bösewichts etwas vernahm. Indes sein Weib in Ohnmacht hinsank, seine Kinder um Hilfe und Erbarmen schrien und seine Nachbarn zusammenliefen, ließ er sich hinschleppen, wie ein Sinnloser, und gestand gleich bei der ersten Frage vor Gerichte alles, was er getan hatte, alles, was er wußte. Aber auch bei der größten Aufrichtigkeit traf sein Geständnis mit der Angabe des Hundssattlers noch äußerst wenig überein. Umsonst beteuerte der Weber im Verhör mit seinem Ankläger, daß er an allen übrigen Untaten schuldlos sei. Umsonst beschwur er mit Tränen, mit aufgehobenen Händen den Verleumder, sich nicht so frevelhaft, so grundlos an ihm zu versündigen. Dieser blieb unverrückt auf seiner Rede. Die immer steigende Herzensangst des Webers galt für einen Beweis gegen ihn. Eben die Armut, die ihn hätte verteidigen sollen, machte, dass man ihn auch jedes Unternehmens fähig hielt. Seine Akten wurden unter Umständen versendet, die im Voraus nicht viel Gutes ihm versprachen. Das Urteil hierauf war, wie gewöhnlich, Tortur, und zwar von Rechts wegen. Er erlitt sie, und zwar schreckbar. Denn so oft er sich unter Scharfrichters Händen befand, gestand er aus Schmerz alles, was man fragte und was man wollte. Ließ man mit Quälen nach, so widerrief er alsbald und verhalf sich durch diesen Widerruf nur zu erneuerter, verstärkter Qual. Sein öfteres Ableugnen galt für bloße Bosheit. Beihülfe zu einer Räuberei war er doch einmal geständig, auf die Richtigkeit der übrigen erbot sich sein Mitgenosse zu sterben. Dass eine Privatfeindschaft zwischen ihnen geherrscht habe, konnte man aus nichts abnehmen. Dies waren für die Urteilsverfasser Gründe genug, um auf den Tod zu sprechen. Sie erkannten für den Hundssattler das Rad, für den Weber den Strang. Als der kleinere Verbrecher sollte dieser Letztere eine Todesangst minder leiden und zuerst an Galgen kommen. Als den beiden Gefangenen dieser Ausspruch eröffnet ward, lächelte der Hundssattler verächtlich, und der Weber rang voll Jammer die Hände. Die Liebe zum Leben, mehr noch der Gram um seine nackten Kinder, um sein hilfloses Weib, erwachten mit größter Stärke in ihm. Auch war diese Letztere in der Tat noch bedauerungswürdiger als er selbst. Während seiner Verhaftung hatte sie und ihre 6 Waisen fast ganz von Almosen der Nachbarn gelebt. Nur mit äußerster Mühe hatte sie 2 oder 3 Mal die Erlaubnis erhalten, ihren Gatten zu sprechen. Sie hatte ihn gesehen, als man ihn mit noch ganz verrenkten Gliedern aus der Folterkammer zurück im Kerker brachte. Steine hätten damals ihren Jammer erweichen sollen. Da sie in gegenwärtigen Umständen bei der schwersten Handarbeit, bei öftern Laufen in die Stadt und wieder zurück in ihre Heimat, bei unablässiger Angst zur Nachtzeit und am Tage, bei der Not, die sie drückte, bei der noch größern, die sie bedrohte, doch nicht ganz erlag, sondern immer noch in ihrer Schwangerschaft nach dem gewöhnlichen Laufe der Natur fortging, dies würde unbegreiflich scheinen, wüsste man nicht schon aus andern Beispielen, wie ungeheuer viel ein Mensch, und zumal ein Weib, ertragen kann. Ein einziger, aber schwacher Trost blieb ihr noch übrig. Derjenige, welcher die Unglücklichen so selten verlässt. Die Hoffnung. dass ihr Mann bis auf jenes unselige Schildwachtstehen von allen Verbrechen ledig sei, das wußte sie gewiß, denn noch im Gefängnis hatte er aufs Heiligste ihr zugeschworen. Und sie wußte, er werde sie nicht hintergehen, wußte noch aus mancherlei Umständen, daß er unmöglich des Hundssattlers genauer Freund gewesen sein könne. Daher hoffte sie immer, seine Richter würden doch endlich einsehen, was ihr so sonnenklar vor Augen stand, hoffte, der Himmel werde sich seiner Unschuld und wäre es mit Zeichen oder Wunder annehmen. Aber als der zum Hochgerichte anberaumte Tag nun da war, als sie das Todesurteil schon öffentlich aussprechen hörte, als sie sah, wie man den Stab brach, wie sich der Zug bereits in Ordnung setzte und ihr Mann mit tränendem Auge sie zum letzten Mal umarmen wollte. Da glaubte sie freilich an keine Rettung mehr. Sie riss sich von ihm los und mit der ganzen Fülle der Verzweiflung, indem sie ihr jüngstes Kind auf dem Arm trug, das nächste an der Hand fortriss und den andern ihr zu folgen gebot, flog sie zum Schlosse hin und verlangte vor ihrem Fürsten gelassen zu werden. Die Wache verwehrte ihr den Zutritt, denn sie glaubte, eine Wahnsinnige in ihr zu sehen. Aber eine freundschaftliche Seele flüsterte ihr zu, dass die Markgräfin soeben im Schlosse sich befände. Alsbald eilte die Ärmste dorthin, fand die Fürstin und stürzte vor ihr aufs Knie hin. Auch hier von ihren Kindern umringt, beschwor sie bei diesen unglücklichen Geschöpfen, bei dem noch unglücklichern, das unter ihrem Herzen liege und in wenigen Tagen das Licht erblicken solle, bei ihrem Jammer ohne Maß und Namen, bei allem, was der Himmel Erhabenes und Heiliges hat. Bei diesem und bei tausend anderen Dingen noch beschwor sie die Markgräfin, sich ihres Mannes anzunehmen und nicht zu dulden, dass er in diesem Augenblick gemordet werde. Gemordet, denn er habe zwar gefehlt, doch nicht auf eine Art, die den Tod verdiene, selbst wenn er es hätte, Gott sei ja gnädig. Warum nicht auch Menschen und Fürsten? Das Herz der Prinzessin war edel und weich. Sie fühlte sich von dem Jammer dieses unglücklichen Weibes, von den Tränen derer, die soeben wahre Waisen werden sollten, und vom Schicksale dessen, der vielleicht kein Verbrecher war, gerührt. Sie ging zu ihrem Gemahl und bat selbst für das Leben des Webers. Er zögerte ein Weilchen, gewährte es ihr aber endlich doch. Der Zwerg des Fürsten erhielt Befehl, aufs schnellste Ross aus dem markgräflichen Stall sich zu setzen und dem Weber Pardon zu bringen. Die Markgräfin ermahnte ihn zweimal, ja zu eilen, was er könne, denn sie besorgte sonst, dass er zu spät kommen dürfe. Ihre Sorge war nicht ohne Grund. So sehr jene unglückliche Halbwitwe und auch die Prinzessin sich gefördert hatten, so war doch eine ziemliche Frist darüber hingegangen und der Zug zum Hochgericht indes fortgesetzt worden. Das ganze Volk, das mit hinausströmte, bedauerte den Weber. Selbst diejenigen, die sonst auf sein hartnäckigstes Leugnen geschmält hatten, schlossen nun aus seinem Betragen auf seine Unschuld und wünschten seine Befreiung. Der Weg zum Hochgericht war fern. Man suchte ihn noch zu verlängern, so viel man konnte. Man ward immer lauter, immer unwilliger, je mehr man sich dem Ort der Hinrichtung nahte. Immer glaubte man, jetzt oder jetzt werde Hilfe kommen. Sie kam nicht. Und man war endlich an der unglücklichen Stelle. Der Priester hatte bereits seine letzte Schuldigkeit getan, und der arme Sünder stieg oder wankte vielmehr die Leiter hinauf. Jetzt, indem er schon auf der dritten Sprosse stand und der Henker den Strick ihm um den Hals legen wollte, jetzt wandte sich der größte Teil der Zuschauer, halb unwillkürlich, noch einmal gegen die Stadt zu, und einige sahen von Weitem etwas Weißes in der Luft. Man schrie dem Nachrichter zu, einzuhalten. Man erkannte in nächster Minute das Ross, den Zwerg und das weiße Tuch. »Pardon! Pardon!« riefen wohl 100 Stimmen auf einmal, Man eilte dem Zwerg entgegen, man jauchzte von Neuem, als man die Hoffnung bestätigt fand. Man rief von Neuem, »Pardon, dem Weber, pardon!« Stark war also die Wirkung, die diese angekündigte Gnade auf die Menge machte. Noch stärker diejenige, welche eben dadurch auf einen Einzelnen verursacht wurde. Und dieser war nicht etwa der Weber selbst, sondern der Hundssattler. Hartnäckig hatte dieser Bösewicht ohnegleichen im Gefängnis alle geistliche Zusprüche, alle Erinnerungen an ein jenseitiges Leben zurückgewiesen. Er werde schon als ein Mann und nicht als ein altes Weib zu sterben wissen. Dies war seine gewöhnliche Antwort, wenn man ihn zur Reue über seine Missetaten ermahnte. In den letzten 3 Tagen, wo man ihm, nach einer in verschiedenen Ländern bei Verurteilten gewöhnlichen Sitte, freistellte, was er zu essen und zu trinken wünsche, hatte er sich noch so gütlich als möglich getan, hatte am heutigen Tage den Richtern, als sie das weiße Stäbchen brachen, ins Auge gelacht. Auch im Hinausgehen noch über dem Lärmen des Pöbels, über den Unwillen, den einige gegen ihn äußerten, und über das Zittern seines Kameraden gespottet. »Das soll meine letzte Freude sein«, sagte er, »zuzusehen, wie dieser fromme Dieb seine Abschiedskapriole schneidet.« Und mit unverwandten Augen, mit immer gleichbleibender Gesichtsfarbe schaute er wirklich hin, als dieser Arme die Leiter hinaufstieg. Doch als gerade im letzten möglichen Augenblick die Rettung wirklich noch sich einstellte, da ward der Hundssattler auf einmal bleicher als eine weißgetünchte Wand, trat ein paar Schritte zurück und rief, »Ja, es ist ein Gott im Himmel und eine Vorsicht, an die ich bisher niemals glaubte. Dies ist die Probe, die ich mir setzte. Ich glaubte schon gewonnen zu haben und sehe nun, dass ich verliere.« Man fragte ihn, was er eigentlich damit meine. »Unschuldig«, sprach er, »ist der Weber. Nur gezwungen tat er jene Wache, indes wir raubten. Selbst das Geld, das er bekam, wollte er zurückgeben, so sehr ihn auch Mangel und Hunger drückten. Jeden Diebstahl hat er sonst wie den Tod selbst gehasst. All dies wußt ich und verleumdete ihn absichtlich. Doch nicht etwa aus Rachgier, sondern um zu sehen, ob es eine göttliche Gerechtigkeit gäbe, die sich der Unschuld annehmen werde. Jetzt erkenne ich, es gibt eine, und ich bitte, man führe mich zurück, damit ich mich bekehren könne, ehe ich sterben muß. Ich will dafür auch noch manches bekennen, was wohl verdient, dass man einige Tage länger mich leben lässt.« Man dachte, ich weiß nicht, soll ich sagen, billig oder fromm genug, um sein Verlangen ihm zu bewilligen. Er ward wieder zurückgebracht, und man erfuhr bei einem neuen Verhör allerdings manches von ihm, was nützlich und wichtig war. Denn jetzt erst zeigte er seine ehemaligen Genossen wahrhaft an. Viele wurden noch eingezogen und das Land von Bösewichtern gesäubert. Über eine Menge von Diebstählen bekam man ersprießliche Erläuterung. Die Unschuld des Webers ward außer Zweifel gestellt. Als ungefähr 10 oder 12 Tage darauf der Hundssattler zum zweiten Mal hinausgeführt wurde, betrug er sich mit einem so reuigen Tone und mit so vieler Ergebung in sein Schicksal, dass wenigstens die Menge dadurch erbaut war. Ob eine solche Änderung viel innern Wert besitze, mag ich zwar nicht untersuchen, aber mich dünkt, es ist in dieser Geschichte noch sonst mancher Zug des menschlichen Herzens merkwürdig, und vorzüglich der, dass auch der verstockteste Bösewicht Gelegenheit sucht, seine Zweifel gegen göttliche Vorsicht und Vergeltung entweder aufzuklären oder mit einem Grunde mehr zu unterstützen. Ja, dass er durch Prüfungen, die er dem Schicksal entgegenstellt, sich gleichsam zu verwahren sucht, wenn es vielleicht doch ein Leben und eine Rechenschaft jenseits des Grabes geben sollte. So mächtig ist der Wunsch des menschlichen Herzens, auch beim offenbarsten Unrecht noch Recht zu behalten. Betäubung wankte der Leutnant hinweg. Noch wußt er selbst nicht, was er zu tun oder zu lassen habe. Sein Ehrenwort verband ihn zum Schweigen. Sein inneres Gefühl hätte ihn lieber zum Lautrufen aufgefordert, und gewiß hätte er diesem Letzteren gefolgt, wäre nur eine Möglichkeit zur Hilfe ihm sichtbar gewesen. Er wankte auf einem nicht weit entlegenen Spaziergange eine reichliche Stunde auf und ab, ohne jedoch zu sehen und zu hören, was um ihn vorging. Jetzt schlug es 11 Uhr, sein Rausch verschwand, und er flog nach dem bewussten Hause. Noch tat er es mit einem kleinen Reste von Hoffnung, doch auch dieser verschwand, als er ein Getümmel von Menschen vor dem Hause, ein noch größeres in demselben, erblickte. Er drängte sich durch. Was er besorgte, war geschehen. Im Zimmer des Hauptmanns hatte man vor kurzem einen Schuss fallen gehört. Verschiedene von den Hausgenossen waren herbeigeeilt, hatten die Türe zu öffnen versucht und zuletzt sie gesprengt. Der Hauptmann lag tot auf dem Boden, heruntergesunken vom Sessel. Durch den Mund hatte er das Pistol abgedrückt. Vom Leben war keine Spur mehr in ihm. Alles klagte um ihn, alles bedauerte diesen guten Herrn. In den 10 Jahren, die er hier wohne, habe er nie auch nur ein Kind beleidigt. Dies war das einstimmige Lob von jeder Seite her. Jene 8 oder 9 Briefe fand man auf dem Schreibtische. Sie waren an Verwandte, Freunde, seinen General und Obersten gerichtet. Ein kleines Billet war auch noch für unseren Leutnant bestimmt. Er erbrach es mit Zittern und Tränen. Es lautete also: »Sie werden, mein Lieber, bei Lesung dieses Briefes nun finden, ich hatte Ihnen kein Märchen erzählt. Empfangen Sie meinen Dank, dass Sie die letzte Bitte eines, fast möchte ich sagen, schon Sterbenden nicht unerfüllt ließen. Und achten Sie auch, ich beschwöre Sie, auf dessen letzte Warnung nicht minder. Schulden, wie Sie wissen, bringen mich zu dem Entschluss, den Sie umsonst bekämpften. Leidenschaftliches Spiel in jüngeren Jahren war der erste Schritt zu diesen Schulden. Ich trat in einen Wirbel und versank. Auch Sie spielen, und spielen nur allzu warm. Dies beweist Ihr gestriger Abend und seine Folgen. Wie so bald wurden Sie ungerecht gegen mich, gegen andere, gegen sich selbst. Junger, braver Mann, wachen Sie künftig über sich selbst, damit Sie nicht auch einst wie ich oder dem ähnlich enden.« Es waren Worte, die nicht auf die Erde fielen. Mit tiefer, dauernder Rührung ging der junge Mann in sich, gelobte Besserung und hielt sie. Nie sah man ihn wieder bei einem Spiel, wodurch sich das Blut erhitzt. Höchstens unter Freunden gab er den Ansprüchen der Gesellschaft nach und tat es auch dann nur unter Beschränkungen, die leidenschaftliche Teilnahme unmöglich machen. Über sein ganzes Leben, zumal über seine jugendliche Wärme, wachte er von nun an mit Sorgfalt.